April 20th, 1945. Somewhere in Germany. 20. April 1945. Irgendwo in Deutschland. Dearest Trudy. Liebste Trudy. Benjamin Ferenc ist 25 Jahre alt und schreibt an seine Verlobte in New York. We have been uncovering dozens of Nazi murder camps. We are now working on a case, and this is the absolute truth. Wir haben Dutzende Todeslager der Nazis aufgedeckt. Zurzeit arbeiten wir an einem Fall, in dem Hunderte von Menschen mit tätowierter Haut abgeschlachtet und gehäutet wurden, um aus den Häuten gemusterte Lampenschirme herzustellen. Wir haben die Beweise. Wir haben die Häute, die Lampenschirme, die Leichen der unglücklichen Opfer und auch die Namen der Täter. How do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Nicht schuldig. And how do you plead? Guilty or not guilty? Zwei Jahre später, 1947, ist der Chefankläger im Nürnberger Einsatzgruppenprozess. The presentation by the prosecution. Vengeance is not our goal. Rache ist nicht unser Ziel. Nor do we seek merely a just retribution. Noch suchen wir bloß nach einer gerechten Vergeltung. We ask this court to affirm by international penal action man's right to live in peace and dignity, regardless of his race or creed. Stattdessen bitten wir dieses Gericht, durch die Anwendung des internationalen Strafrechts das Grundrecht auf ein Leben in Frieden und Würde zu bekräftigen, unabhängig davon, welcher Rasse oder welchem Glauben ein Mensch angehört. I'm a dreamer in the sense that I have never lost my vision. Ich bin in dem Sinne ein Träumer, als dass ich meine Vision nie verloren habe. 70 Jahre später. Benjamin Ferenc ist 95 und hat gerade einen Vortrag an der Universität von Leiden gehalten. My vision and dream is a really simple one. It's that all people on this planet should live in peace and human dignity. And I am convinced absolutely that it can be done. Meine Vision ist sehr einfach. Sie besagt, dass alle Menschen auf diesem Planeten in Frieden und Menschenwürde leben sollten. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass das machbar ist. I certainly share this dream. I have faith myself in this profound potential of humankind to do good. Zweifellos teile ich diesen Traum. Fatou Bensouda, Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ich glaube an das Gute im Menschen. Hurra, wir haben nicht versagt. Benjamin Ferenc und der Traum vom Weltfrieden. Ein Feature von Beate Ziegs. In England, General Dwight D. Eisenhower and his deputy commanders chart the liberation of a lost continent. 6. Juni 1944, D-Day. Es ist der Tag, an dem die Landung alliierter Truppen in der Normandie beginnt. Der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 10. Juni 1944 erreicht auch Private Ferenc mit seiner Einheit jenen Strand, den die Alliierten Omaha Beach nennen. Die Soldaten stolpern die Stahlrampe des Transportschiffs herunter. Den meisten reicht das Wasser nicht bis über die Knie. Benjamin Ferenc jedoch geht es bis zur Taille, je nach Wellengang sogar bis zum Hals. My parents, they never thought I was going to live when I was born. I was a very tiny boy and nobody thought I would live. Ich war ein winzig kleines Baby. Meine Eltern konnten sich nicht vorstellen, dass ich überleben würde. Nicht stattlich und groß, sondern eher klein und schmal sitzt er mir auch jetzt in der Universität von Leiden gegenüber. Soeben hat er vor Jurastudenten einen Vortrag darüber gehalten, dass der Weg des Rechts immer besser sei als der Weg der Gewalt und des Kriegs. Auch dann, wenn das Gerichtsurteil anfechtbar sein sollte. Dafür hat er Standing Ovations bekommen. What else can you do? We have to continue doing that and building up the awareness that law is better than war, no matter what. Even if you get a bad decision, a wrong decision, it certainly is better than war. Dass er trotz seiner Schmächtigkeit am Leben geblieben ist, verdankt Benjamin Ferenc auch dem Entschluss seiner Eltern, das kleine Dorf in Transsilvanien, in dem er am 11. März 1920 geboren wurde, rechtzeitig zu verlassen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Ungarn das Gebiet an Rumänien abgetreten. wo Juden einer immer stärker werdenden Verfolgung ausgesetzt waren. Wer konnte, rettete sich vor den Pogromen und verließ das Land. In the 20s, all roads lead to New York. Am 29. Januar 1921 erreicht die Familie Ferenc Ellis Island, das Tor zu ihrer neuen Heimat. Was für die einen die goldenen 20er Jahre sind, ist für die anderen nackter Kampf ums Überleben. Für Benjamin Ferenc, seine Eltern und seine jüngere Schwester ist es das Letztere. Er wächst in Hell's Kitchen auf, in Teufels Küche. Dieses in Manhattan gelegene Viertel, das eigentlich Clinton heißt, ist berüchtigt für seine hohe Kriminalitätsrate. It was dirt and filth and crime and corruption and fighting in the streets. Dreck, Korruption, Straßenkämpfe. Wer darin nicht untergehen will, muss mitmachen. Doch der kleine Ben entscheidet sich für das Gegenteil. Er will Anwalt werden, auch wenn er keine Ahnung hat, was ein Anwalt ist. But I knew that it was the opposite of being a criminal and I decided I'd be better off not a criminal. Aber wie soll das funktionieren? Der Junge spricht nicht einmal richtiges Englisch, sondern einen Mischmasch aus Jiddisch, Ungarisch, Rumänisch und Straßenslang. Er ist 13 Jahre alt, als eine Lehrerin auf seine überdurchschnittliche Intelligenz aufmerksam wird. Als besonders begabt wird er auf eine Schule geschickt, die ihn auf das Studium am City College of New York vorbereiten soll. Von jetzt auf gleich muss er büffeln, was das Zeug hält. Und er schafft es. Mit 20 verlässt er das College mit einem Bachelor für Sozialwissenschaften in der Tasche. Er schafft auch den nächsten Schritt: die Aufnahme an der Rechtsfakultät der Harvard University. Admitted me. Inzwischen tobt der Zweite Weltkrieg. Benjamin Ferenc wird Assistent von Sheldon Glück, der an der Harvard University Kriminologie lehrt und an einem Buch über Kriegsverbrechen schreibt. And that was my Glück. I went to him and so I read everything on war crimes. Ich las alles über Kriegsverbrechen, was es in der Harvard Bibliothek zu lesen gab. Sheldon Glück war außerdem der amerikanische Kontaktmann der United Nations War Crimes Commission. Die hatte nichts mit den Vereinten Nationen zu tun. Die gab es damals noch nicht. Die Zentrale der Kommission saß in London. Zu ihr gehörten Anwälte, die aus den von den Nazis besetzten Gebieten hatten fliehen können und Beweismaterial für Kriegsverbrechen zusammentrugen. Und ich habe deren Berichte aus erster Hand gelesen und ausgewertet. So we knew very well that Germany was embarked on a program of extermination against the Jews and they were carrying it out. Things like Kristallnacht and so on were well known throughout the world. Wir wussten, dass Deutschland dabei war, die Juden zu vernichten. Wir wussten von der Kristallnacht und von Konzentrationslagern. Ich war also nicht unvorbereitet, als ich Zeuge davon wurde. We knew there were concentration camps, so it didn't come to me as a total surprise when I began to become a witness to it. May 15th, 1945. Somewhere in Austria. 15. Mai 1945. Irgendwo in Österreich. Dearest Trudy, liebste Trudy, die Donau ist weder blau noch schön. Es ist ein trüber Fluss, auf dem Dreck und Trümmer treiben. The Danube is neither blue nor beautiful, at least not this time of year. It is a muddy river where dirt and debris wash swiftly by. In the morning I left for the concentration lager. We drove slowly through the gate and were greeted by throngs of unclad people milling around the court. Heute Morgen war ich im Konzentrationslager. Wir fuhren langsam durch das Tor und wurden von einem Gewimmel nackter Menschen begrüßt, die auf dem Hof herumliefen. Es gab zwei Todesarten. Der langsame mentale und moralische Verfall, der die Opfer in den Selbstmord oder in den vollkommenen physischen Zusammenbruch trieb. Und dann die eher gewaltsamen Tode. Bei den letzteren wetteiferten die Nazi-Bestien um die grauenvollste Vernichtungsmethode. So machten sie sich einen Sport daraus, den Gefangenen zu befehlen, von der hohen Felswand zu springen. Wer sich weigerte, wurde runtergeworfen. The smashed bones are still mingled with the smashed rock. The Nazis had tried to destroy the evidence of their horrible crimes, Der Ort, über den Benjamin Ferenc seiner Verlobten berichtet, ist das Konzentrationslager Mauthausen. Es war das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten auf österreichischem Boden. Am 5. Mai 1945 wurde es von der US-Armee befreit. There were a million other things I saw and did. But I can't describe them now, dear. It's horrible. Als Harvard-Absolvent und auf Empfehlung von Professor Sheldon Glück hat Benjamin Ferenc den Auftrag erhalten, eine Einheit zur Dokumentation von Kriegsverbrechen aufzubauen. Was bedeutet, Todeslisten und Personalbögen zu sichten, sowie die Berichte Überlebender aufzunehmen. I could write on endlessly, but it's all the same. Tomorrow morning I leave to see another camp. Ein Großteil der Briefe gehört zum Archivbestand des Holocaust Memorial Museum in Washington. In dem ruhigen Raum, in den wir uns an der Universität Leiden für unser Gespräch zurückgezogen haben, bitte ich Benjamin Ferenc, einige Briefe selbst vorzulesen. No, I can't read them. I'm still, you may have noticed it already, I cannot describe them, because it's unbelievable, it's true, it's there, and I don't like to disturb it. The job was a nightmare, really. Die Arbeit war ein Albtraum. Ich habe Leichen mit bloßen Händen ausgegraben. Ich möchte darüber nicht reden, ich kann es nicht. I've dug up bodies with my hands. I don't want to talk about it because I can't talk about it, really. But my mind did a salvation trick. My mind shut it off. It was not real. And I just went about my business. Aber mein Verstand hat mich gerettet. Er hat alle Emotionen ausgeschaltet. Ich sagte mir einfach, geh in die Schreibstube, sammle Beweismaterial, finde Zeugen, notiere die Namen und dann nichts wie raus hier. Get the hell out of there. Get out as soon as you can. Im Dezember 1945 nimmt Benjamin Ferenc seinen Abschied von der Armee. Noch während er sich überlegt, wie er sich in New York eine Existenz als Anwalt aufbauen kann, erreicht ihn das Angebot von Telford Taylor, eine zivile Ermittlungsgruppe zu leiten, die für die Anklage der Nürnberger Prozesse Beweismaterial ausfindig machen soll. Ferenc nimmt an und kehrt nach Deutschland zurück. We found the documents, Tagesmeldungen, Ereignisse aus der UdSSR. Im Keller der ausgebombten Berliner Gestapo-Zentrale finden die Rechercheure Aktenordner mit den Tagesmeldungen der vier Einsatzgruppen aus Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst, die von Juni 1941 an Hitlers Wehrmacht in den Osten gefolgt waren. Einsatzgruppe 1, 2, 3, 4 und so on. Mobile Killerkommandos, die in ihren Berichten damit prahlten, wie viele Juden, Zigeuner, wehrlose Kinder und andere sogenannte unerwünschte Elemente sie täglich umbrachten. Benjamin Ferenc lässt sich eine Rechenmaschine geben und addiert die Toten. How many killed here? 1412. So when I added up, when I got to a million, I said, that's enough, that's enough. So I went down to General Taylor and I said, we have to put on a new trial. And he said, we can't. We don't have staff. We can't do it. So I said, you can't let these men go. That's impossible. You cannot let these men go. Ich sagte zu General Taylor, dass wir ein neues Verfahren eröffnen müssen. Er antwortete, das sei unmöglich, weil wir nicht das Personal dafür haben. Es sei denn, ich würde das zusätzlich zu meiner Arbeit übernehmen. He said, well, can you do it in addition to your other? Can you do it? He said, of course I can do it. Okay, so you do it. And there's a chutzpah guy, Ben Ferenc, who says you gotta do it. Da steht also ein junger Kerl namens Ben Ferenc und sagt mit all seiner Chutzpah, okay, ich mach das. I became the chief prosecutor of what is certainly the biggest murder trial in human history, before or after, I hope, although it's possible that after me there will be even bigger murders. It's possible. Und so wurde ich Chefankläger in dem mit Sicherheit größten Mordprozess in der Geschichte. Obwohl es durchaus möglich ist, dass es noch größere Mordprozesse geben wird. Der Prozess Vereinigte Staaten gegen Otto Ohlendorf und andere wird am 15. September 1947 eröffnet. Angeklagt sind 23 Männer, darunter ein Zahnarzt, ein Opernsänger, ein protestantischer Pfarrer, 8 Juristen, ein Lehrer und ein Kunstsachverständiger. Reue oder gar Schuldbewusstsein zeigt niemand. Vengeance is not our goal. Rache ist nicht unser Ziel. Nor do we seek merely a just retribution. Noch suchen wir bloß nach einer gerechten Vergeltung. We ask this court, stattdessen bitten wir dieses Gericht, durch die Anwendung des internationalen Strafrechts das Grundrecht auf ein Leben in Frieden und Würde zu bekräftigen, unabhängig davon, welcher Rasse oder welchem Glauben ein Mensch angehört. The case we present is a plea of humanity. Der Fall, den wir präsentieren, ist ein Appell der Menschheit an das Recht. Am 10. April 1948 verkündet Richter Michael Masmenow die Urteile. Von den 14 Todesstrafen werden Anfang der 1950er Jahre 10 in Freiheitsstrafen umgewandelt. Die zu Freiheitsstrafen verurteilten Kriegsverbrecher wiederum werden begnadigt oder erhalten Haftverkürzung und Strafaussetzung auf Bewährung. Der Lehrer wird wieder Lehrer, der Pfarrer kehrt zurück in den Schoß seiner Gemeinde. Der Fall, den wir präsentieren, ist ein Appell der Menschheit an das Recht. The case we present is a plea of humanity to law. These victims were murdered because they didn't share the race or the creed of their executioners. Die Opfer wurden umgebracht, weil sie nicht die Rasse oder den Glauben ihrer Henker hatten. Ich fand das damals schrecklich, ich finde es heute schrecklich. I thought it was horrible then. I still think it's horrible now. Ich habe damals versucht, das zu stoppen. Ich versuche es heute. Ich bin erst 95 und ich verspreche Ihnen, dass ich weitermache. I tried to stop it then. I was trying to drop it now. And I'm only 95 and I continue to. I promise to continue to try to stop it. Strafe ist nicht alles. Was geschieht mit den Opfern, die bei den Nürnberger Prozessen zwar als Zeugen ausgesagt haben, aber gegenüber den Tätern keinen Anspruch auf Entschädigung geltend machen können? Was ist mit den abertausenden Zwangsarbeitern, die die Strategie der Vernichtung durch Arbeit überlebt haben? 1952 wird Benjamin Ferenc Mitglied der jüdischen Delegation bei den Wiedergutmachungsverhandlungen mit der Bundesregierung. Außerdem vertritt er ehemalige Zwangsarbeiter bei den Kompensationsverhandlungen mit deutschen Industriebetrieben. Über 20 Jahre führt er von seinem New Yorker Büro aus Verhandlungen, Prozesse und schließt Vergleiche. Von Erfolg ist diese Arbeit selten gekrönt. Denn die Mehrzahl der deutschen Unternehmen zahlen nicht, weil das einem Schuldgeständnis gleichgekommen wäre. Bei manchen Firmen, sie haben daran bestanden, dass sie reinschreiben, dass sie bezahlen ohne eine juristische Pflicht. Sie haben abgelehnt jede Verantwortung. So Benjamin Ferenc 1984 in dem Dokumentarfilm Vernichtung durch Arbeit von Lea Roos. Zu dem Zeitpunkt hat er den Fokus seiner Tätigkeit längst auf ein anderes Ziel gerichtet. Two, one, two, three, four. Come your masters of war. You that build the big guns. Ten soldiers and Nixon coming, we're finally on our own. All we are saying is give peace a chance. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War in mass marches, rallies and demonstrations. Er hatte eine gut gehende Praxis und genügend Lehraufträge, um seine Frau und 4 Kinder zu ernähren. Sein Leben hätte in ruhigen Bahnen verlaufen können, wenn nicht der Vietnamkrieg gewesen wäre, den die USA führten, ohne jemals eine offizielle Kriegserklärung ausgesprochen zu haben. Central Park is the starting point for the parade to the UN building. The estimated 125,000 Manhattan marchers include students, housewives, beatnik poets, doctors, businessmen, teachers, priests and nuns. Make-up and costumes were bizarre. Ein unglaubwürdiger Kriegsgrund, der Einsatz von Napalm und zahlreiche Kriegsverbrechen gegen Zivilisten, führen zur Entstehung der größten Protestbewegung in der Geschichte der USA. Auch Benjamin Ferenc wird aktives Mitglied der Friedensbewegung. Er hält Vorträge gegen den völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg der Amerikaner. Und er schreibt Bücher zum Völkerrecht, die noch heute als Standardwerke gelten. Vor allem setzt er sich für die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs ein. It's a matter of human society has not learned yet that this is a wrongful act. It should be universally condemned. Es hat sich noch nicht durchgesetzt, dass Krieg ein Verbrechen ist, das weltweit geächtet werden sollte. Stattdessen werden junge Menschen losgeschickt, um andere junge Menschen zu töten, die sie nicht kennen und die ihnen kein Leid getan haben. Wer die meisten getötet hat, ist am Ende der Sieger. It's cruel, it's idiotic, it's stupid. That is the current system. Das ist barbarisch. Das ist idiotisch, das ist dumm. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man ruhig dasitzen kann, ohne gegen diese Art von Dummheit zu revoltieren. And I don't see how anybody can just sit quietly and see that happening and not feel revolting against this kind of stupidity. That's what I do. Ich revoltiere. And I need help. Und ich brauche dringend Hilfe. I need help badly. In der Zeit des Kalten Krieges war mit Hilfe kaum zu rechnen. Nach der Wende von 1989-1990 stand das Projekt eines internationalen Strafgerichtshofs zwar auf der Agenda des Völkerrechtsausschusses der UNO, doch bedurfte es der Genozide 1994 in Ruanda und 1995 in Srebrenica, um die internationale Gemeinschaft aus ihrer Lethargie aufzurütteln. Ermutigt durch die beiden UN-Kriegsverbrechertribunale für Ruanda und das ehemalige Jugoslawien, gründete sich eine weltweite Koalition zur Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs. Delegates, please ensure that your vote is, you still can correct it. Press the right button. 1998 ist es soweit. Am 17. Juli wird in Rom über das Statut abgestimmt. The vote will now be closed if you have pressed the right button. 120 Delegierte stimmen für das Statut. Nur 7 sind dagegen. 21 enthalten sich. Ein überwältigender Erfolg. They all jumped up and were, you know, hooray, we didn't fail. That's about what it was. Alle sind von ihren Sitzen aufgesprungen. Hurra, wir haben nicht versagt. We didn't fail. We went forward, but we hadn't reached our goal. Victory is when they lay down their guns. We were a long way from that. And I knew it. So I can't claim victory when it's only a small step forward. Wir haben nicht versagt. Aber das Ziel haben wir nicht erreicht. Ein Sieg wäre es gewesen, wenn die Waffen schweigen würden. Davon sind wir weit entfernt. Inzwischen haben 123 Staaten das Rom-Statut ratifiziert, darunter 34 afrikanische sowie fast alle europäischen Staaten, auch Deutschland. Nicht mit von der Partie sind zum Beispiel Israel, Syrien, Russland, China, Sudan, Indien, Türkei und die USA. Die Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs ist ein Meilenstein in der Rechtsgeschichte. Denn zum ersten Mal ist die Mehrheit der Weltgemeinschaft bereit, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit von einem ständigen Strafgerichtshof verfolgen und verurteilen zu lassen. Seit 2010 ist auch das Verbrechen der Aggression im Statut verankert, zumindest als Entwurf. Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag fungiert jedoch nur als eine Art Reservegericht. Das heißt, er greift erst ein, wenn der jeweilige Staat nicht in der Lage oder nicht willens ist, den Fall selbst zu verfolgen. Außerdem kann er nur auf dem Gebiet eines Vertragsstaates sowie gegen Bürger eines Vertragsstaates tätig werden. Über Ausnahmen von dieser Regel entscheidet der UN-Sicherheitsrat. Im Gegensatz zu nationalen Gerichten hat der Internationale Strafgerichtshof zudem keine eigene Exekutivgewalt, sondern ist bei Ermittlungen oder Verhaftungen von der Kooperationsbereitschaft des betreffenden Vertragsstaates abhängig. Zu seinen härtesten Gegnern gehörten anfangs allen voran die USA. So passierte 2002 ein Gesetz den amerikanischen Kongress, das dazu berechtigt, US-Bürger, die sich in Den Haag verantworten müssen, notfalls mit militärischer Gewalt zu befreien. Man stelle sich vor, amerikanische Kriegsschiffe zielen mit ihren Kanonen auf die Pommesbuden am Strand von Scheveningen. Ein groteskes Bild. So sieht es auch eine internationale Bürgerinitiative und veranstaltet am 11. März 2003, dem Tag, an dem die ersten 18 Richter vereidigt werden, eine ebenso groteske Protestaktion. Aus Sandsäcken wird ein symbolischer Verteidigungswall errichtet, auf dem die Flaggen jener Staaten im Winde wehen, die den Internationalen Strafgerichtshof unterstützen. Mitten unter den Demonstranten Benjamin Ferenc in der Uniform eines amerikanischen Soldaten. Nahezu trotzig hisst er das Sternenbanner der USA. Ich mache das, weil ich muss klar machen, dass was die amerikanische Regierung jetzt macht, ist nicht die Meinung der Amerikaner. Erklärt der damals 83-Jährige den Reportern und zitiert zur Bekräftigung aus The Pledge of Allegiance, dem Treuegelöbnis der Amerikaner. Es endet mit dem Wort, with liberty and justice for all, Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Es sagt nicht für alle Amerikaner, es sagt für alle. The rain is coming down. Es regnet in Strömen. Mud underneath. I'm standing on the beach. Und ich stehe da im Matsch und sage den Leuten, seht her, ich bin als amerikanischer Soldat an dieser Küste gelandet. Nicht um die USA zu attackieren, sondern um ihre Ideale zu verteidigen. I came here as an American soldier, landed on the beach wearing the uniform of the United States. I am not here now to fight against the United States. I am here to defend the United States. This, really, he's at the forefront, and he's been there for more than 65 years, doing this to advance the cause of international justice. Seit über 65 Jahren ist er der Erste, wenn es um internationales Recht geht. Und der Internationale Strafgerichtshof ist Teil seines bleibenden Vermächtnisses. I can even say that the creation of the International Criminal Court is also part of his lasting legacy. Fatou Bensouda ist seit dem 15. Juni 2012 Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof. Sie wurde 1961 in Banjul geboren, der Hauptstadt von Gambia. Schon als junges Mädchen ging sie zu Gerichtsverhandlungen und wurde Zeugin, wie rechtlos Frauen in ihrem Land sind. Sie studiert Jura und wird sogar Justizministerin ihres Landes. 2004 folgt ihre Berufung an den Internationalen Strafgerichtshof. Den Kampf gegen sexuelle Gewaltverbrechen hat sie zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. I'm also currently looking on a children's policy. This is the other part of the group that really suffers in conflict. Ein weiterer Schwerpunkt sind Kindersoldaten. Wir sprechen hier von einer ganzen Generation von Kindern, die zu Mördern, Sexsklaven oder Vergewaltigern gemacht werden und in Schlachten kämpfen müssen, in denen sie absolut nichts verloren haben. Unsere Botschaft lautet, wacht auf und kümmert euch um dieses Problem. Und genau das haben wir im Fall Lubanga versucht. And this is what we tried to do in Lubanga. Mr. Friends? May it please your honors, this is a historic moment in the evolution of international criminal law. For the first time, a permanent international criminal court 25. August 2011. Benjamin Ferenc leitet das Schlussplädoyer der Anklage im Prozess gegen Thomas Lubanga Dilo ein. Thomas Lubanga Dilo. The prosecutor's office spoke at length, meticulously detailing grim facts establishing the responsibility of the accused for the crimes alleged. Es ist ein historischer Augenblick, denn der kongolesische Milizenführer ist der erste mutmaßliche Kriegsverbrecher, der sich vor dem internationalen Strafgericht verantworten muss. Angeklagt ist er unter anderem wegen der Rekrutierung von Kindersoldaten. The evidence showed that waves of children recruited under Mr. Lubanga's command moved through as many as 20 training camps. Some holding between 8 and 1600 children under age 15. Auch für Benjamin Ferenc ist es ein historischer Augenblick. Vielleicht sogar die Krönung seiner Karriere als Frontkämpfer für den Traum vom Sieg des Rechts über Gewalt und Krieg. Und so schlägt er einen Bogen zu den Prinzipien der Nürnberger Prozesse und zitiert sich selbst. Once again, the case we present is a plea of humanity to law. Noch einmal. Der Fall, den wir präsentieren, ist ein Appell der Menschheit an das Recht. Das war eine Aufforderung an die Menschen, sich menschlich und gerecht zu verhalten. It was a call for human beings to behave in a humane and lawful way. Let the voice and the verdict of this esteemed global court now speak for the awakened conscience of the world. Thank you. Thank you very much, Mr. Ferenc. Im Juli 2012 wird Thomas Lubanga Dilo zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im März 2015 schreibt das Haager Gericht in diesem Fall Rechtsgeschichte. Es ordnet die Entschädigung der ehemaligen Kindersoldaten an. So selbstverständlich diese Maßnahme klingt, ist sie doch ein Novum. Nicht einmal bei den Ruanda- und Jugoslawien-Tribunalen sind Entschädigungen der Opfer vorgesehen. People have been identified by the court to be the persons who bear the greatest responsibility, and these are the people that we are trying. My mission this morning is really to come and listen to you. Na pia mimi ni muadhiriwa, ni kwa sababu mimi niliweza kupoteza bibi yangu na mtoto kwa hili kanisa. Ihre erste offizielle Reise als Chefanklägerin führt Fatou Bensouda im Oktober 2012 nach Kenia. Sie spricht mit Regierungsmitgliedern und Vertretern von NGOs, aber auch wie hier mit Dorfgemeinschaften, die Mord, Vertreibung und Plünderung ausgesetzt waren. I just wanted to know about how many, because I hear different stories. Nach den Präsidentschaftswahlen von Dezember 2007 waren schwere Unruhen ausgebrochen. Sie führten zum Tod von weit über 1000 Menschen sowie zur Vertreibung von etwa 600.000 Menschen. Nach wie vor können Hunderttausende der Vertriebenen nicht in ihre Heimat zurückkehren. Klagt der Internationale Strafgerichtshof Uhuru Kenyatta als mitverantwortlich für diese Verbrechen an. Im September 2013 wird der Prozess in Den Haag eröffnet, woraufhin die kenianische Legislative ihre Zusammenarbeit mit dem Gericht einstellt und die Regierung damit droht, aus dem römischen Statut auszutreten. Präsident dieser Regierung ist inzwischen kein anderer als Uhuru Kenyatta. Doch am 8. Oktober 2014 folgt Uhuru Kenyatta als erster amtierender Staatschef der Welt einer Vorladung nach Den Haag. Schon knapp zwei Monate später platzt der Prozess. Fatou Bensouda muss die Anklage mangels Beweisen zurückziehen. In our investigation of Mr. Kenyatta. These include the fact that im Klartext heißt das, Zeugen wurden unter Druck gesetzt und zogen ihre Aussagen zurück oder verweigerten sie von vornherein. Manche wurden tot aufgefunden. To conclude, today is a dark day for international criminal justice. Heute ist ein schwarzer Tag für die internationale Strafjustiz. Aber ich glaube fest daran, dass die heutige Entscheidung nicht das letzte Wort über Recht und Rechenschaft für die Verbrechen ist, unter denen das Volk von Kenia 2007 und 2008 zu leiden hatte. Be that as it may, It is my firm belief that today's decision is not the last word on justice and accountability for the crimes that were inflicted on the people of Kenya in 2007 and 2008. Crimes that are still crying out for justice. Am 12. Dezember 2014 folgt der nächste schwarze Tag für das internationale Strafrecht, als Fatou Bensouda vor dem UN-Sicherheitsrat erklärt, dass sie die Ermittlungen im Fall Darfur aussetzt. Als Sieger über die Weltjustiz kann sich dieses Mal Sudans Staatschef Omar al-Bashir feiern lassen. Es war der UN-Sicherheitsrat selbst gewesen, der den Internationalen Strafgerichtshof 2005 beauftragte, in dem bewaffneten Konflikt zwischen den verschiedenen Volksgruppen in Darfur und der sudanesischen Regierung in Khartoum zu ermitteln. Eine Schätzung der UNO geht von über 300.000 Toten und fast 3 Millionen Vertriebenen aus. Die Hauptverantwortlichen für diese Verbrechen sitzen in der Regierung oder gehören der Reitermiliz Janjaweed an. Im März 2009 erlässt der Internationale Strafgerichtshof einen internationalen Haftbefehl gegen Omar al-Bashir wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Im Juli 2010 erneuert das Gericht seinen Haftbefehl, der jetzt auch die Anklage wegen Völkermords enthält. Aber al-Bashir kann unbehelligt reisen, sogar in Länder, die als Vertragsstaaten des Gerichts eigentlich den Haftbefehl ausführen müssten. Zudem unterlässt es die UNO, die in Darfur stationierten Blauhelmsoldaten zu beauftragen, den Haftbefehl zu vollstrecken. Dem Weltgericht bleibt nichts anderes übrig, als seine Ermittlungen bis auf Weiteres auszusetzen. Eine bittere Entscheidung, wie Fatou Bensouda dem UN-Sicherheitsrat klarmacht, der bereits im Fall des Völkermords in Ruanda und der Flüchtlingskatastrophe in Syrien erbärmlich versagt hat. Nicht nur, dass die Situation in Darfur sich verschlechtert. Zudem tritt die Brutalität, mit der die Verbrechen begangen werden, immer deutlicher zutage. Die Vergewaltigungsopfer fragen sich, wie viele Frauen denn noch brutal angegriffen werden müssen, bevor der Sicherheitsrat das Ausmaß ihrer Not anerkennt. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, was die Täter ermutigt, in aller Brutalität weiterzumachen. Fatou Bensouda sitzt mir in ihrem Büro am Konferenztisch gegenüber und überreicht mir das Dokument mit ihrer Erklärung vorm Sicherheitsrat. Als ich sie frage, wie sie solche Niederlagen wegsteckt, schaut sie mich eine Weile schweigend und sehr aufmerksam an. Dann sagt sie mit einem kleinen Aufblitzen in ihren Augen, das ahnen lässt, welch eine Kämpferin sie sein kann. The frustrations of the job does not mean that this job should not be done. Even if you see that one victim has justice, one victim, I think that is an achievement. And that achievement is far greater than the frustrations that you face in the job. Die Frustration, die es bei dieser Arbeit gibt, bedeutet nicht, dass die Arbeit nicht getan werden sollte. Wenn auch nur einem einzigen Opfer Gerechtigkeit widerfährt, ist das ein Erfolg. Und dieser Erfolg ist weitaus größer als der Frust, mit dem wir zu tun haben. Whatever we do will be faulted. People will try to put obstacles in our way. People will try to intimidate our witnesses. They will do everything to stop us from doing this job. Man wird versuchen, uns Steine in den Weg zu legen, unsere Zeugen einzuschüchtern. Man wird alles unternehmen, um uns an unserer Arbeit zu hindern. Aber genau das motiviert mich, weiterzumachen. Es kann mich nicht stoppen. But for me, that actually will just motivate me to do more. Yes. It cannot stop me from continuing, from pushing forward. Es hat sie nicht daran gehindert, im Mai 2014 Vorermittlungen gegen britische Militärs einzuleiten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen 2003 und 2008 im Irak Gefangene systematisch gefoltert zu haben. Es hat sie außerdem nicht daran gehindert, im Januar 2015 auf Antrag von Palästina Vorermittlungen gegen Israel aufzunehmen, wegen möglicher Kriegsverbrechen während des Gazakriegs von 2014. We reject allegations of systematic abuse. But where there are substantiated allegations of things going wrong, Israel rejects the absurd decision of the ICC prosecutor. Wie zu erwarten, weist der damals amtierende britische Außenminister William Hague die Vorwürfe zurück. Und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hält die Entscheidung schlichtweg für absurd. Glaubt Fatou Bensouda wirklich jemals einen Briten oder einen Israeli auf der Anklagebank des Internationalen Strafgerichtshofs zu sehen? Sie bleibt unbeirrt. Von mir wird erwartet, dass ich meine Ermittlungen ohne Furcht und ohne Ansehen der Person fortsetze. I am supposed to go on with my investigations without fear or favor. Und noch einmal. Jedes Opfer, dem Gerechtigkeit widerfährt, verändert die Welt. And again, I believe that every victim who sees justice done is a difference in this world. Von der irakischen Stadt Basra aus kämpft der ehemalige Taxifahrer Ali Zaki Musa gegen seine Albträume und gegen die britische Regierung und ihre Armee. Die war im März 2003 ohne völkerrechtliches Mandat einmarschiert. Nach einem kurzen Krieg blieb sie jahrelang als Besatzungsmacht. 2006 wird Ali Zaki Musa eines Nachts von britischen Soldaten gefangen genommen und ein ganzes Jahr lang verhört. Im ARD-Magazin Weltspiegel berichtet er der Reporterin Eva Lodde. Am Ende habe ich einmal darum gebeten, auf Toilette zu gehen. Mein Gesicht war völlig zerschlagen, meine Nase gebrochen. Ein Soldat hat mir dann die festgeklebte Schutzbrille abgenommen. Das werde ich nie vergessen. Er riss mir die Brille vom Gesicht und Haut und Fleisch blieb an ihr hängen. Ich habe geschrien. Der Soldat stand nur da und sagte, go, geh aufs Klo. Ali Zaki Musa ist einer von mehr als 400 ehemaligen irakischen Häftlingen, die sich an die britische Anwaltskanzlei Public Interest Lawyers wandten, sowie an das in Berlin ansässige Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, ECCHR. Am 10. Januar 2014 reichten diese beiden Organisationen ihre gemeinsame Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof ein, die zu den Vorermittlungen führte. Wolfgang Kalik, Generalsekretär des ECCHR. Es mögen einzelne Folterfälle der 400 oder 500, die wir da vorgebracht haben, mögen strittig sein. Aber dass es mehrere hundert Folterfälle gegeben hat, steht zweifelsfrei fest. Und es sind wirklich erbärmliche Geschichten. Aber es sind auch Geschichten, die klar machen, das ist ein Systemversagen. Und für ein Systemversagen stehen diejenigen, die das System angeführt haben. Also die obersten Militärführer, Verteidigungsminister, Verteidigungsstaatssekretär. Und da gibt es dann im internationalen Recht nicht nur die Variante, dass jemand dafür strafbar gehalten werden kann, der etwas getan hat, der etwas befohlen hat oder selber mit Hand angelegt, sondern es gibt auch die Vorgesetztenverantwortlichkeit. Das muss auch langsam mal durchsickern. Um Systemversagen ging es Wolfgang Kalik bereits in einem anderen Fall. Im November 2004 reicht er bei der Deutschen Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige gegen den damaligen Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Donald Rumsfeld, ein. Der Vorwurf? Kriegsverbrechen und wiederholte Verstöße gegen das Völkerrecht im Irak. Das Pentagon droht, eine juristische Verfolgung werde die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA belasten. Die Bundesanwaltschaft weist die Anzeige zurück. Bei Rumsfeld war es auch so, dass mir von durchaus wohlgesonnenen Menschen immer wieder die Frage gestellt wurde, naja, hast du denn ernsthaft erwartet, dass in der Bundesrepublik ein Verfahren gegen den amtierenden oder ehemaligen Verteidigungsminister der USA eingeleitet wurde? Und dann sagen wir halt immer, warum nicht? Also macht euch doch mal irgendwie frei. Das hat in den vorherigen Jahrhunderten auch eine Weile gedauert, irgendwie anzuerkennen, dass auch Mächtige in unseren Gesellschaften vor Gericht stehen können. Im November 2006 stellt Wolfgang Kalik erneut Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft gegen Donald Rumsfeld. Dieses Mal geht es unter anderem um dessen Verantwortung für systematische Folter im Gefangenenlager Guantanamo. Angezeigt werden allerdings auch Rechtsverstöße amerikanischer Dienste auf deutschem Boden, wie die illegale Verschleppung des Deutsch-Libanesen Khaled El-Masri nach Afghanistan. Auch diese Anzeige wird von der Bundesanwaltschaft abgelehnt. Doch inzwischen äußern sich immer mehr Organisationen und Einzelpersonen empört zu den Foltervorwürfen. Darunter auch Benjamin Ferenc. In einem Interview, das Steffen Jutzikowski 2007 für das ZDF-Magazin Frontal 21 macht, erklärt er: Guantanamo is very easy, because international law universally condemns torture. And all those who are in position of responsibility are and should be held personally accountable. Guantanamo ist juristisch gesehen ganz einfach. Das Völkerrecht verurteilt Folter grundsätzlich. Alle, die dafür in der Führungsebene verantwortlich sind, sollten persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Das hat längst den Ruf der USA befleckt. Der Name Guantanamo wird mit Folter von Gefangenen durch die Amerikaner genauso verbunden sein wie Auschwitz mit Deutschland. It has already soiled the reputation of the USA. Guantanamo will be a name connected with American torture of prisoners. The same as Auschwitz is connected with Germany. Es ist natürlich nicht nur Guantanamo, es ist auch Abu Ghraib, die illegale Auslieferung an andere Länder zur Folterung. Es ist der gesamte Prozess. It's not only Guantanamo, of course, it's Abu Ghraib and it's the rendition to other countries to be tortured there. It's the whole process. 2008 erteilt der Militärausschuss des US-Senats der scheidenden Regierung von George W. Bush eine späte Rüge, indem er unter anderem Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld für die Menschenrechtsverletzungen in amerikanischen Internierungslagern verantwortlich macht. Juristische Konsequenzen hat diese Entscheidung ebenso wenig wie der Bericht über die Foltermethoden der CIA, den der US-Senat im Dezember 2014 stark gekürzt und geschwärzt veröffentlicht. Präsident Barack Obama verurteilt zwar die Methoden, macht aber gleichzeitig deutlich, dass es keine Prozesse geben werde. Wenn man dann auch noch zur Kenntnis nehmen muss, dass diejenigen, die diese Grausamkeiten begangen haben, sich noch nicht mal irgendwie dafür entschuldigen, sondern im Gegenteil, dass sie es heute noch für gerechtfertigt halten und die Diskussion darüber, in welcher Weise das zu bestrafen ist, für einen Angriff auf ihre Ehre halten, dann könnte man daran verzweifeln. Die Strafverfahren sollen ja auch zu einer öffentlichen Auseinandersetzung mit dieser Art von Straftaten führen. Und dass das nicht passiert, ist bedauerlich, aber vielleicht noch nicht das letzte Wort. Im Dezember 2014 reicht das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte mal wieder eine Strafanzeige beim Generalbundesanwalt ein. Zur selben Zeit fordert der Rechtsausschuss des Bundestages den Generalbundesanwalt auf, sich um den vollständigen CIA-Bericht zu bemühen, da dieser auch Folter an deutschen Staatsangehörigen beinhalte. Die Bundesanwaltschaft leitet die Anfrage an das Bundesjustizministerium weiter. Dessen Antwort ist ernüchternd. Die US-Regierung habe klargestellt, dass sie einer Freigabe des kompletten CIA-Berichts nicht zustimmen werde. Welche Konsequenzen man aus dieser Haltung ziehe, werde zu gegebener Zeit zu erwägen sein. Wolfgang Kalek. Wir sind mitten in diesen juristischen und politischen Auseinandersetzungen. Und für mich sind das allenfalls Zwischenresümees. Wenn wir komplett erfolglos gewesen wären in den letzten 10 Jahren, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und wieder Briefe schreiben und Strafanzeigen entwerfen. Aber wir waren nicht komplett erfolglos. In Wirklichkeit hat es ja Sinn gemacht, dass wir alle uns mit Guantanamo und allem, was nach dem 11. September 2001 passiert ist, auseinandergesetzt haben und dass wir versucht haben, dort aktiv zu werden, wo es möglich war. Zum Beispiel, dass eben bis heute solche Berichte veröffentlicht werden. Zum Beispiel, dass es zu Gerichtsverfahren und zu Verurteilungen von einzelnen Staaten, die Komplizen waren, gekommen ist, namentlich Polen und Mazedonien. Und dass die CIA-Agenten, die in diese Entführungen auf europäischem Boden verwickelt waren, die fahren nicht mehr nach Europa, weil sie wissen, es ist zu gefährlich geworden. Sie müssen sich vor Strafverfolgung schützen. Alles das ist von uns, also im Netzwerk von Menschenrechts- und Juristenorganisationen, angezettelt worden. Reicht uns das? Nein, wir wollen mehr. Aber mehr können wir natürlich auch nur dann erreichen, wenn wir halt auch noch mehr Leute auf unsere Seite ziehen. An der Universität Leiden strömen die Studenten aus dem Hörsaal, in dem Benjamin Ferenc seinen Vortrag gehalten hat. Zu den Zuhörern gehörte auch Robert Heinsch. Er war Rechtsberater am Internationalen Strafgerichtshof und ist jetzt Dozent für internationale Straf- und humanitäres Völkerrecht an der Universität Leiden. Das Völkerstrafrecht ist sicherlich einer der Bereiche der Rechtswissenschaft, wo man sehr, sehr, sehr viele Menschen trifft, die mit einer sehr hohen idealistischen Motivation daran gehen. Wir haben hier jedes Jahr 150 Masterstudenten, die Völkerrecht studieren. Die kommen auch aus allen 5 Kontinenten. Die kommen von überall her. Und wenn Sie 100 Studenten vor sich haben und Sie sehen ein bisschen das Blinzeln und das Glitzern in den Augen oder der Idealismus, dann merken Sie, das kann eigentlich nicht schlecht sein, wenn man der jungen Generation beibringt, Krieg ist schlecht und die Straftäter müssen verfolgt werden. Ich habe eben auch viele Studenten, die danach wieder in ihr Heimatland gehen und da das einfach weiter verbreiten. Und das kann, glaube ich, schon auf Dauer sehr viel Effekt haben. Also ich höre da auf jeden Fall nicht dran auf zu glauben. I'm trying to say it's a stupid thing to do. It's a cruel, inhumane thing to do in the modern world. Mit seiner schmächtigen Statur droht Benjamin Ferenc fast erdrückt zu werden von den vielen Studenten, die mit ihm reden, ihm die Hand geben möchten. Eine junge Frau aus Israel fragt ihn, wie es möglich sei, dass er angesichts der Schrecken auf dieser Welt noch immer an das Gute im Menschen glaube. How is it possible that you still have such a positive view of mankind after all the horrors that you've seen? I have no choice. Oh, you have no choice? Ich habe keine andere Wahl, antwortet Benjamin Ferenc. Ein Student aus Nigeria ist so dankbar für die Begegnung, dass er den alten Mann unbedingt umarmen möchte. Je älter er geworden sei und je mehr er konfrontiert werde mit dem, was in der Welt geschieht, umso verzagter sei er geworden. Aber heute erlebt zu haben, wie jemand für eine friedvollere Welt kämpft, das habe ihm neue Kraft gegeben. Irgendwann sind sie weitergeeilt, in die Mensa oder zu einer nächsten Vorlesung. Ich bleibe mit Benjamin Ferenc zurück, der keinerlei Anzeichen von Müdigkeit oder Erschöpfung zeigt. Er schaut mich mit seinem festen Blick an, der immer auch etwas Schalkhaftes hat. Fast immer. It's an imperfect world. And we will never do full justice. We never can, we never did, we never will. Wir werden niemals völlige Gerechtigkeit erreichen. Wir können nur versuchen, die Welt unter den gegebenen Umständen so gerecht wie möglich zu machen. But all we can do is try to make it as just as possible under the circumstances that we encounter. If you have done your best, be satisfied. That's my goal is, I do my best. Once I've done my best, I cannot do more. Ich tue mein Bestes. Mehr geht nicht. Vielleicht misslingt es. Aber ich habe es versucht. Das soll auf meinem Grabstein stehen. Er hat es versucht. That's it. It may fail. But I tried. That's what I wanted on my tombstone. He tried. That's all. Hurra, wir haben nicht versagt. Benjamin Ferenc und der Traum vom Weltfrieden. Ein Feature von Beate Ziegs. Es sprachen Erzählerin Tatja Seibt, der junge Benjamin Ferenc Stefan Kaminski, der ältere Benjamin Ferenc Felix von Manteuffel, Fatou Bensouda Maria Hartmann. Ton Thomas Monnerjan, Regieassistenz Cordula Dickmeis, Regie die Autorin. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015.